Das Land ist nicht außer Kontrolle, wie heute ein Kommentator einer großen deutschen Zeitung schwadroniert. Das ist nicht außer Kontrolle, sondern das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Komfort Nummer 289, gehebelt. Hallo und herzlich willkommen zum 289. Komfort, den ich am heutigen kühlen, aber sonnigen Freitag, dem 28. Oktober 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir... It is 11:48. Jawohl, ja. Nein, ich habe keine Ahnung, warum ich so früh bin heute. Egal. Das Intro kommt nebenbei aus Zensuls Bundestagsrede. Das ist nämlich das Worst of, was ich mir da einfach mal zusammengeschnitten habe. Die komplette Rede gibt es am Ende von Teil 1 auch nochmal in die Ohren, wenn ihr euch mal so richtig abkotzen wollt. Und Flugzeuge gibt es aber in Teil 2. Ansonsten gibt es ja aber wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Space-Meldungen und auch Neuigkeiten aus Richtung LHC. Startende Flugzeuge nerven. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich erstmal unsere unfähige Regierung verstaut habe, die heute gerade 2 Jahre im Amt ist, Neues aus der Wirtschaft und 2 Meldungen zum Thema Zensur. 9 Grad, Clearinger, coole Greetings. Die 9 Grad, die Windchille 9, Comfort Level allerdings nur 8 und der Wind macht entweder zwischen 9 und 15 oder 7 km/h aus dem South. Oder irgendwas völlig anderes. So. Die Eilmeldung von Tagesschau und Spon. Verfassungsgericht stoppt Sondergremium zur Euro-Rettung bzw. Klage von Abgeordneten. Verfassungsgericht stoppt Geheimgremium zur Euro-Rettung. Finde ich auch überaus spannend. Kann mich da allerdings nicht sinnvoll zu äußern, Aldi, weil ich weder das Gremium noch die Klage irgendwie bisher ernsthaft zur Kenntnis genommen hätte. Von daher, ja. Gibt es hier noch irgendeine Spammer-Scheiße? Die meint, mir bei Twitter zu folgen wäre eine gute Idee. So. Dann geht's mal weiter mit der unfähigen Regierung, die nebenbei gerade heute am 28.10. vor 2 Jahren eingeführt wurde, vereidigt wurde. Als es da erstmal losginge mit Länder gegen Senke. In den Bundesländern gibt es nämlich weiter Widerstand gegen die Steuersenkungspläne der schwarz-gelben Koalition. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Carstensen, CDU, sagt in Kiel, er sehe dafür keinen Spielraum. Als Konsolidierungsland könne man sich Steuersenkungen zulasten des Landeshaushaltes nicht leisten. Die nordrhein-westfälische Regierungschefin Kraft, SPD, kündigte an, ihr Land werde das Vorhaben im Bundesrat ablehnen. Dort haben Union und FDP keine Mehrheit. Oder anders ausgedrückt, wenn die das wahrmachen, was sie jetzt alle androhen, dann wird die Steuersenke, wie sie als FDP-Förderungsmaßnahme geplant ist, so wieder mal nicht durch den Bundesrat kommen. Das wiederum durfte eigentlich jedem, der bis 2 zählen kann, klar sein. Also allen außer der FDP. Ja gut, und in der CDU diversen Leuten auch nicht, aber ansonsten durfte das eigentlich allgemein bekannt sein. Also von daher, ja. Dann gibt's den Sauerhofer, weil Seehofer ist auch immer noch sauer gewesen. Hier Freitag 14.08 Uhr. Der Streit in der schwarz-gelben Koalition in Berlin droht zu eskalieren. CSU-Chef Horst Seehofer ließ gestern Abend aus Verärgerung über den Steuervorstoß von CDU und FDP ein Spitzentreffen mit Kanzlerin Angela Merkel platzen. Zuvor waren Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und FDP-Chef Philipp Rösler vor die Presse getreten und hatten eine Einigung über Steuersenkungen von 2013 anverkündet. Der größte Brüller ist ja, dass sie da tatsächlich die aktuelle Konjunktur als Basis nehmen, um permanente Steuersenkungen zu rechtfertigen. Na, also ich meine, hallo? Jetzt habe ich Geld auf meinem Konto. Okay, ich gehe nicht mehr arbeiten und nehme gar kein Geld mehr ein. Weil jetzt habe ich ja Geld auf dem Konto. Oder was? Oder wie? Hä? Ja, aber hey. Also ja, Seehofer ist da stinkig gewesen, hat dann auch irgendwie Terminplatz und dann hat dann hinterher auch nochmal irgendwas fallen lassen von, das sei doch Absicht gewesen. Merkel sei schuld. Verbreitet, das klang mir alles irgendwie nicht nach Happy-Go-Lucky. Wir sind alle glücklich miteinander und seit so und so viel, so und so viel sagen wir Horst und Guido zueinander. Na, aber hey. Steuerbrems, Berlin DPA, die schwarz-gelbe Steuerentlastung liegt auf Eis. Beim Koalitionsgipfel in Berlin konnten sich die Partei- und Fraktionschefs von Union und FDP nicht auf ein endgültiges Konzept einigen. Nun soll am 6. November ein Gesamtpaket mit wichtigen Streitfragen beschlossen werden. Bis dahin soll auch das längst überfällige Finanzierungskonzept für die Pflegereform stehen. Und das Wachstum zu stützen, ist eine Aufstockung der Verkehrsinvestitionen um 1 Milliarde Euro schon 2012 im Gespräch. Oder anders ausgedrückt, dann haben sie ganz hochoffiziell ihr Steuergesenke wieder dahin versenkt, wo es nämlich hingehört, in der Schublade. Nur um es dann bei Gelegenheit wieder rauszuholen, weil natürlich wird es eine Steuersenkung zur Bundestagswahl geben. Und natürlich wird auch Horst 5% Seehofer da nichts gegen sagen. Er wollte halt nur vorher gefragt werden. Ja, ich meine, wenn sie die Formalien nicht hinkriegen. Ja, die CSU will ab und zu mal getätschelt werden, wie wichtig sie doch ist. Aber wenn sie die Formalien nicht hinkriegen, mei, dann sind sie echte Anfänger. Okay, das Loch im Boden konnte ich nicht gesehen haben. So, dann gibt es die Unionskappe. Die Union hatte die Verantwortung für die Kommunikationspanne bei den Steuervorschlägen von FDP-Chef Philipp Rösler und Finanzminister Wolfgang Schäuble übernommen. Dies habe Kanzlerin Angela Merkel zum Auftakt des Koalitionsgipfels klargestellt. Hieß es aus der FDP-Führung, weil natürlich ist die FDP nie irgendwie an irgendwas schuld. Zum Beispiel ist die FDP ja auch gar nicht daran schuld, dass sie eine Steuersenkung verlangt. Und dass alles, was sie an Politik betreiben, ohnehin nur noch darauf hinausläuft, die Reichen zu entlasten. Weil die armen, armen Reichen. Na? Also, blub. Die FDP hat verbreiten lassen, Angie wäre schuld. Oder die Union wäre schuld. Also wir auf gar keinen Fall. So, dann gab es noch den Weiterstreit. Auch nach dem Koalitionsgipfel in Berlin geht der Steuerstreit zwischen CDU, CSU und FDP weiter. Aus der CSU verlautbarte, der von Finanzminister Schäuble und Wirtschaftsminister Rösler ausgearbeitete Vorschlag für Steuersenkungen sei vom Tisch. Da regnete es dann zwischendurch auch nochmal aus der CDU. Nein, da ist gar nichts vom Tisch. Und insbesondere die FDP will ja nicht, dass irgendwas vom Tisch verschwindet. Also blub. Na, seit wie viel Uhr wie viel sagen wir Horst und Guido zueinander? Das ist wohl vorbei. Ja, okay, mal ganz davon abgesehen, dass Guido nichts mehr zu sagen hat. Na, vielleicht sagt Seehofer ja zu Rösler auch Horst, nein, Guido. Oder anders ausgedrückt, blub. Vor 6. November gibt es ja gar nichts zu gucken. Dann gab es den Merkel-Spruch. Bundeskanzlerin Merkel hat der CSU im Steuerstreit widersprochen. Auf Bundesdelegiertentagung der Frauenunion in Wiesbaden sagte sie, das Modell von Finanzminister Schäuble und Wirtschaftsminister Rösler sei keinesfalls vom Tisch. Also, kurz zusammengefasst, sie sind sich uneinig und sie sind sich auch noch nicht mal mehr darüber einig, worüber sie sich denn eigentlich einig wären. Also, Was ist hier eigentlich drin? Grünzeug. Dann gab es Verlangner. FDP-Generalsekretär Lindner hat CSU-Chef Seehofer aufgerufen, den Streit über den richtigen Weg zur steuerlichen Entlastung der Bürger zu beenden. Seehofer sollte das Kriegsbeil jetzt begraben, sagte Lindner in Berlin. Weil, der ist ja auch wieder so ein Einthemenvollidiot. Steuersenkung, Steuersenkung, Steuersenkung, Steuersenkung, Steuersenkung, Steuersenkung. Also ich meine, okay, ich brauche nur strategisches Popcorn und dann reicht das schon. Ja, also, entspreche in vielen Punkten den Positionen der CSU. Bla, Fasel, Fasel, Fasel, bla. Ja, natürlich ist Lindner dazu da, jetzt nach einer Steuersenkung zu verlangen. Weil auf die Gefahr hin, dass ich was Offensichtliches erzähle, aber die FDP hat keine Themen. Und mit Opposition zur Wanze kann sich ja auch nur SLS profilieren. Na, das wäre ein Punkt gewesen, den ihr schon wieder verpasst habt, dumme FDP. Ihr habt Bürgerrechte tatsächlich überhaupt nicht mehr im Programm. Na, das Thema ist euch nicht mal mehr wert, dass der Parteichef sich vor die Presse stellt und sagt, ja, ich stimme mit der Bundesjustizministerin überein, dass diese Wanze so nicht geht. Nein, gar nichts, überhaupt nichts. Was es gibt, dann mal eine Verlautbarung von Leuthäuser Schnarrenberger. Ja, sie will ein neues Gesetz. An das sich dann die Strafverfolger wieder nicht halten. Aber sie will ein neues Gesetz. Blob. Na? Hallo, ich meine, ihr hattet die Chance. Da hat euch jemand den Ball direkt vor den Fuß gelegt. Und ist dann weggegangen. Niemand steht im Tor. Und was macht ihr? Dreht euch um und verlangt nach einer Steuersenkung. Ja, nee, ist klar. Ist logisch. So, gestern gab es dann den Vorschlaghofer. Der hat dann nämlich eine Entlastung der Bürger für den über den Solidaritätszuschlag vorgeschlagen. Grundzüge seines Modells, rezitierte Seehofer in einer internen Sitzung der CSU-Landtagsfraktion. Weil ich meine, das ist irgendwie was, das kann der Bund ohne die Länder fragen zu müssen. War doch ohnehin schon klar. Oder anders ausgedrückt, Seehofer holt ein Modell aus der Tasche, was da schon längst bekannt war. Bei allen, die es irgendwie interessiert. Aber hey, er hat einen Vorschlag gemacht. Da eine Steuersenkung. Hey FDP, spring. So. Dann gibt es eine Renten-Plus-Meldung, nämlich die Renten würden im nächsten Jahr im Westen voraussichtlich um 2,3%, im Osten um 3,2% steigen. Wegen, weil, der Aufschwung XXL, was für ein Aufschwung, der soll jedenfalls auch mal bei den Rentnern ankommen. Wird uns jetzt als große, dolle Neuerung und großartiges Ergebnis der Regierung verkauft. In Wirklichkeit sind das allerdings Regeln, die da fest eingesetzt sind, mit denen das bei jeder Regierung passiert wäre, wenn die nicht zwischendurch die Regeln geändert hätte. Oder anders ausgedrückt, da braucht sich die Regierung gar nicht hinstellen und sich selbst beweihräuchern. Das Ergebnis hätte jetzt jeder erreicht. Das hätte sogar die FDP alleine schaffen können. Ja, wobei, die hätten die Regelung abgeschafft. Kann doch nicht sein. Anstrengungsloser Wohlstand. Spätrömische Dekadenz. Na, das Übliche. Also, ist von gestern als Meldung. Auch von gestern gab es dann die Warteschleife. Der Bundestag hat dann beschlossen, die kostenpflichtigen Warteschleifen ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes abzuschaffen. Oder anders ausgedrückt, genau genommen ist jetzt noch überhaupt nichts passiert. Vor allen Dingen wird es ja wahrscheinlich auch noch irgendwie ein bisschen dauern, bis der Bundesrat dann mal eine Aussage trifft. Dann wird es noch mal ein bisschen dauern, bis bei WUFI das Gesetz landet und dann erst. Also wahrscheinlich irgendwie so Dunstkreis-Jahreswechsel. Oder anders ausgedrückt, vor 2013 werden die Warteschleifen auf gar keinen Fall kostenlos. Na? Also für ein Thema, was schon vor anderthalb, zweieinhalb, also jedenfalls vor geraumer Zeit auf dem Zettel aufgetaucht ist an Themen, über die man sich mal Gedanken machen sollte, ist er schon erstaunlich lange in der Pipeline unterwegs. Und braucht auch noch erstaunlich lange, bis dann tatsächlich mal real etwas passieren kann. Ich finde das schon faszinierend. Politik besonders lahmarschig. Na, mal ganz davon abgesehen, dass mir noch nicht klar ist, wie das dann inhaltlich umgesetzt werden soll. Wenn ich dann irgendwie eine 0180 Quietschmichtotennummer anrufe und dann in der Warteschleife sitze. Ah, okay, wenn es so Firmen wie Apple sind, wo ich weiß, dass es auch eine 0800-Nummer gibt, dann kann mir das Hupe sein. Dann rufe ich halt die 0800-Nummer an. Da scheiße ich doch auf die Warteschleife. Da könnt ihr mich auch eine halbe Stunde in der Warteschleife lassen. Okay, ich finde die Qualität, die Audioqualität der Musik nicht so riesig, aber hey. So, dann gibt es Vorratsdatenspeicherung in der Stufe 2, weil nämlich die EU-Kommission Deutschland und Rumänien eine Frist von 2 Monaten gesetzt hat, um die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung umzusetzen. Dies sei bereits die zweite Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens, teilte die EU-Kommission mit. Sie hatte das Verfahren im Juni mit Aufforderungsschreiben an Deutschland und Rumänien eingeleitet. Was ist mit, Tschechien, was? Da hat doch, glaube ich, auch das Verfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung genommen und für nicht verfassungskonform umsetzbar erachtet. Na, also korrigiere mich jemand, wenn ich mich irre, aber Deutschland und Rumänien sind meines Wissens nicht die einzigen Länder, die keine Vorratsdatenspeicherung einsetzen. Schweden gehört da, glaube ich, auch noch in die Kategorie. Kann natürlich sein, dass die jetzt nicht im Juni ihre Schreiben bekommen haben. Von daher, aber so ein bisschen komisch ist das schon. 10, 20. In beiden Ländern hatten die Verfassungsgerichte vor längerer Zeit die nationalen Gesetze dazu aufgehoben, ohne dass die Regierungen bislang die Kommission über einen neuen Anlauf unterrichtet hätten. Ah, ihr wollt einfach nur, dass jemand sagt, ja, da kommt. aber nicht mehr in diesem Jahr. Deutschland habe der Kommission am 16. August mitgeteilt, dass das Justizministerium einen Vorschlag erstellt habe, wie die Richtlinie umgesetzt werden soll. Dieser befände sich in interministeriellen Konsultationen. Die von Rumänien übergebenen Informationen hätten ebenso darauf schließen lassen, dass die Verhandlungen über ein neues Gesetz auf interministerieller Ebene noch nicht abgeschlossen sind. Die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung schreibt Telekommunikationsbetreibern und Internetanbietern vor, mit einem Flugzeug über mich wegzusteigen. Landeflugzeuge sind leiser. Super. Tschüss. Wo war ich? Schreibt Telekommunikationsbetreibern und Internetanbietern vor, Verbindungs- und Standortdaten für die Strafverfolgung zu speichern. Verzögerte Umsetzungen in innerstaatliches Recht könnten sich negativ auf den Binnenmarkt für elektronische Kommunikation auswirken, erläuterte die EU-Kommission. Das ist Strafverfolgungsscheiße. Was hat das mit Markt zu tun? Das müsstet ihr mir bei Gelegenheit nochmal erklären. Vor allen Dingen, wenn da ein innereuropäischer Markt bestünde, dann würde mich mal interessieren, wie ich zu einem Internetanschlussanbieter aus, sagen wir, Schweden kommen könnte. Gar nicht. Oh, da gibt's keinen Markt. Ich kann mir nicht einen Telefonanbieter aus Schweden hier holen. Ich kann mir nicht einen Telefonnetzbetreiber aus Österreich rankarren. Geht alles nicht? Oder anders ausgedrückt, diese Marktscheiße ist eben genau das. Scheiße. Nonsens. Gelaber. Hui, hab ich da viele Begriffe für. Ja. Auch könnten Justiz- und Polizeibehörden dabei beeinträchtigt werden, schwere Straftaten aufzudecken, zu untersuchen und zu verfolgen. Hier fehlt es mal wieder an einem Beweis dieser Behauptung. Es gab doch jetzt genügend Untersuchungen. Wo sind denn die Zahlen? Wie viele schwere Straftaten konnten denn Justiz- und Polizeibehörden nicht aufdecken, untersuchen und verfolgen? Wie? Habt ihr keine Zahlen zu? Ihr habt doch alle Zahlen. Ihr habt doch da gerade kürzlich einen ganzen Stapel an Papier aus diversen Ländern bekommen. Und jetzt habt ihr immer noch keine Statistik euch aus dem Arsch ziehen können, wie schlimm doch das ist, wenn man keine Vorratsdatenspeicherung hat. Vielleicht könnte das einfach ein Hinweis darauf sein, dass es nicht schlimm ist, keine Vorratsdatenspeicherung zu haben. Oh, blasphemisch. Ja, Entschuldigung. Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission sind in drei Stufen gegliedert. Zunächst verschickt sie Aufforderungsschreiben bzw. Mahnschreiben an die betreffenden Mitgliedstaaten. Darauf folgt, wie in diesem Fall, die mit Gründen versehene Stellungnahme. Und drittens ruft die Kommission den Gerichtshof an, falls die Mitgliedstaaten den Aufforderungen nicht fristgerecht nachkommen. Ja, ich würde mich einfach mal inhaltlich weigern, weil das entspricht nicht den entsprechenden Rechten, dass man auch anonym unterwegs sein darf, etc. pp. Aber hey, die Regierung hat keinen Arsch, von daher. So, dann viel für gestern Abend noch ausgebuddelt. Das Telekommunikationsgesetz wurde ja gerade erneuert. Die Chance, da eine Netzneutralität irgendwie reinzuregeln, hat die Regierung geflissentlich ignoriert. Dafür hat sie eine andere Chance beim Schopfer ergriffen, nämlich eine Regelung einzubauen, dass Netzbetreiber Verkehrsdaten der Kunden zeitlich unbefristet speichern dürfen. Die Bedarfsträger haben dann darauf Zugriff. Und die Änderung kam dann ziemlich kurz, bevor der Bundestag darüber final abstimmen sollte. Oder anders ausgedrückt, die Vorratsdatenspeicherung, die bisher illegal war bei Providern, kommt jetzt als unbegrenzte Vorratsdatenspeicherung übers Telekommunikationsgesetz. Na, und zwar unbegrenzt. Oh komm, Flieger. Sei entweder leise oder hau ab. Eine unbegrenzte Vorratsdatenspeicherung. Unbegrenzt. Aber hey, Schah hat ja schon verkündet, ja, also wenn ihr behauptet, ihr braucht das zu Abrechnungszwecken, ist das in Ordnung. Na, das ist das Ergebnis der Vorratsdatenspeicherung der Illegalen. Sie wird legal gemacht. Anstatt, dass man sich darüber Gedanken macht, dass das vielleicht irgendwie nicht gut ist, wird's erlaubt. Ja, Mensch, dann. Kurz vor der Beschlussfassung im Bundestag an diesem Donnerstag hatte die Bundesregierung die Beschränkung der Speicherung der Daten auf weniger als 3 Monate aus dem Entwurf des Telekommunikationsgesetzes gestrichen, sagte Michael Schlecht, Chefvolkswirt der Fraktion der Linkspartei. Na, oder anders ausgedrückt, bisher durften die nur 3 Monate speichern. Da haben sich jetzt schon einige Firmen nicht dran gehalten, wenn ich da so die bayerischen LKA Geschichten richtig im Hinterkopf habe. Da gibt es Provider, die 180 Tage, was irgendwie so schätzonometrisch ungefähr ein halbes Jahr sein dürfte, Daten speichern. Dann. Unbegrenzte Vorratsdatenspeicherung bei den Providern. Herr Friedrich, ist das nicht genau das, was Sie haben wollten? Nein? Was fehlt denn jetzt noch? Also, was soll denn die Scheiße hier? So, genau, das zu der Scheiße. Dann kommen wir in der Wirtschaft an. Merkel-Schnitt. Berlin-DPA-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der Unionsfraktion offenbar einen höheren Schuldenschnitt für Griechenland als bisher geplant signalisiert. Man nähere sich dem Punkt, an dem die Schuldentragfähigkeit mit einer Reduktion von 21% nicht mehr ausreiche. Bla, bla, bla, bla, bla. Tun wir so, als würden wir tatsächlich Schulden erlassen. Als würde Griechenland tatsächlich größere Summen Geld nicht mehr bezahlen müssen. Das ist aber tatsächlich auch nur ein So-Tun. Sind das eigentlich alles Flieger von derselben Firma? Wir haben alle so ein rotes Dings. Wenn die nicht in total ungünstigem Winkel rumschwirren würden, dann könnte ich ja vielleicht sogar meine angeblichen 100% Augen verwenden. Also Merkel hat schon verkündet, ja, man müsse mehr Schuldenschnitt machen. Ja, nachdem vorher schon durchgesickert war, dass sie mit Ackermann sich schon darüber unterhält, wie viel Geld er denn eigentlich nicht dringend haben will. Aber ja, ja. Dann gab es Beratungsresistenz. Union und FDP haben eine Expertenanhörung zum Euro-Rettungsschirm EFSF abgelehnt. Entsprechende Forderungen der Opposition wurden im Bundestagshaushaltsausschuss zurückgewiesen. Der FDP-Politiker Otto Fricke sagte, notwendig sei eine rasche Billigung der Leitlinien, damit Kanzlerin Angela Merkel mit einem klaren Mandat zum EU-Gipfel nach Brüssel fahren könne. Die Leitlinien waren erst gestern bei den Fraktionen eingetroffen. Oder anders ausgedrückt, nein, jetzt muss es schnell gehen. Auf gar keinen Fall dürft irgendjemanden fragen, worüber ihr eigentlich gerade abstimmen sollt. Ihr sollt einfach nur nicken. Das ist übrigens auch nicht demokratisch. Und legitimiert ist das schon mal gleich gar nicht. Na, den Abgeordneten jetzt ein Papier hinlegen von 3000 Seiten und sagen so, und in 2 Minuten müsst ihr sagen, ob ihr das gut oder schlecht findet. Das geht so nicht. Ist vom letzten Freitag. Auch vom letzten Freitag. Nix Schuss. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat das vorläufige Regelwerk zum Euro-Rettungsfonds EFSF gebilligt. Mit der Mehrheit von Union und FDP und Gegenstimmen der Opposition wurden die Leitlinien angenommen. Eine Bewertung der EFSF-Details durch Experten wurde abgelehnt. Die Opposition sprach von einem Durchpeitschen. Union und FDP betonen, eine rasche Billigung der Leitlinien sei notwendig, alternativlos geradezu. Na, die haben da tatsächlich so frei nach dem Motto, hier das komplette Regelwerk, guckt's euch bloß nicht an, ihr sollt nur nicken. Na, inwiefern das noch irgendwie mit einer Demokratie irgendetwas zu tun hat, könnt ihr ja mal bei Gelegenheit irgendwie eine Vollidiotenpfeife aus Union oder FDP erklären. So, dann Merkel Cent. Der Schuldenschnitt für Griechenland muss nach Ansicht von Bundeskanzlerin Merkel 50-60% betragen. Der im Juli vereinbarte 21-prozentige Forderungsverzicht der privaten Gläubiger reiche in keinem Fall aus, erklärte sie nach Angaben von Teilnehmern auf einem Treffen der Europäischen Volkspartei. Der französische Präsident Sarkozy, der gestern Abend mit Merkel konferiert hatte, sprach von Fortschritten, weil nämlich sie sich schon mit den Bankern darauf geeinigt haben, wer auf was wie verzichtet und wie man dafür sorgt, dass die Banken eben gerade auf nichts verzichten müssen. Indem sie nämlich ihre Forderungen erst in Richtung EZB verkaufen und dann die EZB-Forderungen dummerweise für Griechenland als alternativlos und 100% zu bezahlen gelten. Ha, schade aber auch. Na, und sollte Griechenland doch pleite gehen, zahlt die EZB. Aber hey, die EZB kann theoretisch das Geld drucken. So, dann ist Juncker übrigens gegen das BFFG. Eurogruppenchef Juncker hat das deutsche Management in der europäischen Schuldenkrise kritisiert. Das Organisationstempo in Berlin sei langsamer als in anderen Hauptstädten, sagte der luxemburgische Premierminister dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Er bezeichnete den Parlamentsvorbehalt, den der Bundestag nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts beschlossen hatte, als schwierig. Der Bundestag könne nicht alles bis ins Detail vorher beschließen, weil auf den Gipfeln manchmal bis zuletzt Kompromisse gesucht würden. Ja, dann ist das ganz einfach. Dann darf Merkel vorläufig, und ich betone vorläufig, nicken und muss dann hinterher zum Bundestag gehen und sagen, hier, was sagt ihr dazu, Jungs, Mädels? Ist doch ganz einfach. Wenn es um große Summen geht, dann hat nicht eine einzelne Person etwas zu entscheiden. Das macht man nämlich üblicherweise nur in Diktaturen, Herr Juncker. Und wenn Sie nicht bereit sind zu begreifen, dass das Bundesverfassungsgericht hier eine gewisse Glaubwürdigkeit noch durchzusetzen versucht, ja, dann gehen Sie doch weg. Halten Sie doch einfach die Fresse. Also immer ganz davon abgesehen, dass ich es überaus spannend finde, dass der Kerl also unsere Verfassung hinderlich findet. Ja, das heißt, die ist genau richtig. Wenn die irgendwelche Diktatorenschweine dran hindert, irgendwelche Scheiße zu machen, dann ist die Verfassung genau an der richtigen Stelle. Dafür ist sie schließlich da. Oder dafür kann man sie benutzen. 10.30 Uhr haben wir es. Dann gab es dann am Montag als Meldung, dass jetzt dann doch irgendwie die Union beschlossen hat, doch nochmal den ganzen Bundestag fragen zu wollen. Wo mir noch nicht ganz klar ist, aus welcher Ecke das denn nun eigentlich angeflogen kam. War denen vorher klar, dass sie alle brav nicken würden, wie brave Schafe? Oder wo kommt das her? Na, also, ja. Auf einen Schlag sollte dann plötzlich der Bundestag wieder gefragt werden. Aber es muss schnell gehen, Sie dürfen sich auf gar keinen Fall durchlesen, was da drin steht. Dann am Mittwoch gerüchtete es aus Richtung Italien, dass der Diktator Berlusconi nach unbestätigten Zeitungsberichten um den Jahreswechsel herum zurücktreten wolle. Berlusconi habe das angeblich mit Umberto Bossi in einem geheimen Pakt vereinbart und dem Partner in der Regierungskoalition damit Neuwahlen bis März 2012 versprochen, schreibt die römische Zeitung La Repubblica ohne Angaben von Quellen. Im Gegenzug habe der Chef der populistischen Lega Nord einer Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre zugestimmt. Das haben sie dann, ich weiß gar nicht, ob sie es laut geleugnet haben, aber irgendwo schwappte dann auch eine Leugnung vorbei. Nein, auf gar keinen Fall gäbe es einen Geheimpakt. Und selbst wenn es ihn gäbe, würden wir darüber nicht reden, Punkt. So, dann hat Merkel was von einer Viererwahl gefaselt. Schicksalstag für den Euro. Zum Auftakt ihrer Regierungserklärung hat sich die Kanzlerin kämpferisch gezeigt. Startende Flugzeuge sind extrem nervig. Da könnte ich auch einen langen Horn aufnehmen, wenn ich Flugzeuge haben wollte. Die Euro-Rettung müsse gelingen. Jetzt müsse ein Schutzwall, eine, Anführungszeichen, Viererwall, Anführungszeichen, errichtet werden, forderte Angela Merkel. Eine breite Rückendeckung für Merkels Verhandlungen beim Gipfel am Abend in Brüssel gilt als sicher. Die Staats- und Regierungschefs der EU und der Eurozone wollen unter anderem Maßnahmen zur Bankenrettung, Bankenrettung, Bankenrettung und Bankenrettung beschließen. Na, weil der ganze Griechenland-Schuldenblafasel ist in Wirklichkeit wieder eine Bankenrettung. Bankensubvention. Die kriegen Geld in den Arsch geblasen. Was bei mir irgendwie die Frage aufwirft, warum zum Fick eigentlich schon wieder? Na, wahrscheinlich, weil die von den Banken selbst zu finanzierenden Rettungstöpfe ja erst in 50 Jahren eine Größe erreichen, um tatsächlich eine Bank retten zu können, theoretisch. Ah, hoch. Ist noch nicht so weit. Ja, dann. Dann gab es Aufschwung. Der Aufschwung ist nämlich gefunden worden. Die Bezüge der Aufsichtsräte der 30 größten deutschen Unternehmen sind im vergangenen Jahr um durchschnittlich 25% gestiegen. Wie die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz in ihrer aktuellen Studie feststellt, gab es die größten Zuwächse bei der Lufthansa. Deren Aufsichtsratsmitglieder hätten 356% mehr verdient als 2009. Grund für den Anstieg waren demnach vor allem die an die Unternehmensgewinne gekoppelten variablen Teile der Vergütung. Da ist der Aufschwung XXL und ich habe mich schon gefragt, wo er denn ist. Bei den Aufsichtsräten und im Zweifelsfall auch bei den Vorständen. Na? 356%. Also 3,5 mal so viel. Ja Mensch, das würde mir auch gefallen. Wie wird man Aufsichtsrat? Und muss man da irgendwas tun für? Dann völlig überraschend hat der Bundestag brav genickt. Weil, wenn man den Bundestag schon fragt, das tun ja die Unionspfeifen ohnehin nur, wenn sie wissen, dass die Idioten alle brav nicken werden. Also der Bundestag hat brav genickt und zwar 503 von 596 abgegebenen Stimmen. Was bei mir die Frage aufwarf, waren da nicht irgendwie mal mehr als 600 Abgeordnete? Wer hat denn da jetzt unentschuldigt gefehlt? Aber ja, also die haben brav genickt, weil nämlich auch im Zweifelsfall SPD und Grüne wieder mitgemacht haben bei der Regierung. Und auch die Kanzlermehrheit hätte sie mal wieder bekommen. Oder anders ausgedrückt, das ganze Geschwalle von wegen Nein, auf gar keinen Fall fragen wir das ganze Plenum, ist auf einen Schlag in der grauen Rauchwolke verschwunden. Da würde mich mal interessieren, wie das eigentlich kam. Sind irgendwie da Unionsleute vorher mal bei SPD und Grünen mit großen, schweren Koffern aufgelaufen und hinterher ohne Koffer wieder gegangen? So, dann gab es den Kapitalstock. Führende Banken in Europa müssen sich in der Schuldenkrise besser gegen Risiken wappnen und ihr Kapital aufstocken, sagte der amtierende EU-Ratspräsident Polens Premier Donald Tusk nach der ersten Runde des Krisengipfels in Brüssel. Dafür haben sie Zeit bis zum 30. Juni 2012. Sie müssten ein Kernkapital von 9% vorhalten, bla bla bla bla, was das effektiv heißt. Entweder fabrizieren sie sich irgendwo jetzt noch wieder Geld her oder sie geben weniger Kredite. Weniger Kredite sind für die Weltwirtschaft doch jetzt gleich was? Schlecht? Echt? Faszinierend. So, dann ist auch der Hebeldreck beschlossen worden, dass nämlich der EFSF sich künftig als Versicherung gerieren darf. Und die 400 Dings Milliarden, die da an Geld reingeblasen wurden, nimmt und sagt, ja, und dafür garantieren wir jetzt aber für 1 Billion Euro. Was, wenn man sich dann aus der Nähe anguckt, heißt, dass das Ausfallrisiko größer wird und den Märkten, wie es immer so schön heißt, da eher missfallen könnte. Oder anders ausgedrückt, nein, der EFSF ist eben nicht das, was er eigentlich sein könnte, nämlich ein echter Schutz. Einen echten Schutz könnte ohnehin nur die EZB garantieren, dass sie sich hinstellt und sagt, egal was an Krediten hier irgendwo flöten geht, zur Not drucken wir das Geld. Wir können das. So ein EFSF kann das nicht. Na, also wir drucken zur Not das Geld, dann kriegt ihr das Geld. Das ist dann zwar nichts mehr wert, aber wenn es euch darum geht, die Zahlen da stehen zu haben, das kriegen wir hin. Na? Ist von gestern, dann ist Griechenschnitt. Wir tun so, als würden wir 50% Schuldenschnitt machen. Sternchen, das gilt allerdings nicht für alle Anleihen, die seit Beginn der Krise losgelassen wurden. Also IWF und EZB kriegen 100%. Nachdem dummerweise gerade die privaten Banken dahin gegangen sind, dass sie ihre Kredite auf IWF-EZB übertragen haben, ist das nämlich real gar kein 50%-Schnitt, sondern da steht nur irgendwo 50%, weil irgendwas irgendwie, wenn man ganz schräg rechnet, 50 ergibt. Also verarsche, zu gut Deutsch. Nicht, dass mich das irgendwie überrascht, dass die Politik uns verarschen will, aber ja. Dann gibt es Kommissaufgaben, die EU zieht nämlich auch Konsequenzen. Währungskommissar Olli Rehn soll zum Wachhund der Eurozone werden. Wuff, wuff. Wir haben doch schon einen Wuff. Der Finne werde einen stärkeren Status bekommen und für die Koordinierung des EU-Euro zuständig sein, kündigte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso an. Der für Betrugsbekämpfung zuständige EU-Kommissar Algirdas Semeta wird nach Angaben des Kommissionspräsidenten in Zukunft die Arbeit der Europäischen Statistikbehörde Eurostat kontrollieren. Was dann auch wieder zu gar nichts führt, aber hey, wir haben immerhin so getan, als würden wir was tun. So, dann in Rosenheim. Das ist dann nicht mehr Wirtschaft. In Rosenheim gibt es eine interessante Häufung. Da haben nämlich sich mal ein paar Anwälte hingesetzt und haben Akten der Polizei Rosenheim nach Verletzungen bei Einsätzen durchsucht. Und wie Fefe da schon schreibt, gibt es eine auffällige Häufung bei 4 Polizisten, sagt ein Anwalt aus Rosenheim, der die schlechte Presse in Sachen Polizeibrutalität mal zum Anlass genommen hat, ein bisschen nachzurecherchieren. Und offizielle Reaktion war dann, ja, dann nennen Sie uns doch Namen, beweisen Sie doch mal, dass der ganz böse Dinge gemacht hat. Das stimmt doch alles gar nicht, Sie Lügner. Na, anstatt dass dann irgendwie die Staatsanwaltschaft hingeht und sagt, oh, Mensch, wenn du das aus unseren Unterlagen rausgelesen hast, dann gucken wir jetzt auch nochmal genauer hin. Faszinierend, der ist tatsächlich etwas häufiger involviert. Und es gibt irgendwie nur eine Handvoll Personen, die da tatsächlich häufiger involviert ist in Fälle, wo dann hinterher plötzlich Personen versehentlich sich selbst mit dem Kopf in das Messer gerammt haben. Na, also, ja. Wobei, mit dem Kopf in dem Messer tut ja gar nicht weh, Bauch. Aua. So, ihr Rückzug. Die USA wollen sich dann aus dem Irak zurückziehen, was aber da im Zweifelsfall nicht daran liegt, dass Obama plötzlich festgestellt hat, dass Krieg scheiße ist, sondern eher daran liegt, dass die amtierende irakische Regierung nicht bereit ist, da noch Unbedenklichkeitsscheine auszustellen für die amerikanischen Soldaten. So frei nach dem Motto, bisher sind die diplomatisch immun. Die können also tun und lassen, was sie wollen und werden dann bestenfalls von Amerikanern juristisch zur Rechenschaft gezogen, also gar nicht. Und nachdem jetzt irgendwie die jetzige irakische Regierung das nicht bereit ist, weiter auszudehnen, sagt Obama, nee, Mensch, dann lassen wir unsere Soldaten da nicht beliebige Verbrechen begehen, sondern holen sie wieder zurück. Deals vom letzten Freitag. Am Dienstag gab es hier dann noch BGH-Prüfregeln. Der Bundesgerichtshof hat klare Regeln für die Prüfung von beleidigenden Inhalten im Internet vorgelegt. Danach sind die Profiler nicht haftbar zu machen, wenn auf den von ihnen angebotenen Blogs Menschen beleidigt oder denunziert werden. Sie müssen jedoch auf Anfrage der Betroffenen den Sachverhalt prüfen und den Inhalt gegebenenfalls löschen. Oder anders ausgedrückt, es ist jetzt nicht so, dass die Provider irgendwelche Inhalte löschen müssen, sondern die Provider können auch einfach an die Betreiber der jeweiligen Seiten verweisen und sagen, ja, hier, nimm doch mal Stellung und gegebenenfalls darfst du auch gleich handeln. Frage mich, warum ist da eigentlich irgendwie erst noch ein Urteil verbraucht? Aber ja, ist von Dienstag. Auch am Dienstag gab es dann das FSK-Netz. Die Filmwirtschaft weitet nämlich die freiwillige Selbstkontrolle auch auf das Internet aus, inklusive Sendezeiten. Hat also den Knall auch noch nicht gehört, aber hey, die FSK tut so, als würde sie etwas tun. Beziehungsweise sie tut ja sogar was, sie zensiert Inhalte aus dem Netz. Miete Sendezeiten. Däh. Aber hey. Blablub. Dann gab es Syrien. Das US-Außenministerium hat sich nämlich besorgt über Berichte geäußert, laut denen in Syrien US-amerikanische Technik zur Filterung und Überwachung des Internets verwendet wird. Und zwar sind sie da nicht besorgt, weil da zensiert wird. Sie sind auch nicht besorgt, weil da amerikanische Zensurtechnik eingesetzt wird, sondern sie sind besorgt, weil eigentlich darf Syrien gar keine Exporte mehr bekommen. Wie kommt das, dass da plötzlich Technik aus USA landet? Vielleicht, weil es da jemand hinverkauft hat. Ganz dumme Idee. Gegebenenfalls hat die Technik jemand anders gekauft und danach Syrien weiterverkauft. Jemand, der sich ein feuchtes gar nicht um ein Exportverbot kümmert. Oh, hey. Dann gibt es auch Isli-Raten. Aus Angst vor deutschen Sicherheitsbehörden haben nämlich die Piratenfraktion in Berlin sind nach Island gefahren und haben gesagt, also wenn die da die Icelandic Modern Media Initiative tatsächlich mal irgendwann fertig haben, ziehen unsere Server dahin um, weil dann kann auch kein sonst wie Amok laufender Strafverfolger auf den Trichter kommen, hier Server wegräumen zu lassen. Na, da gab es ja Servergate mit den Bremern, weil da irgendwie auf dem Piratenpad Daten gestanden hätten und wir wollen jetzt aber die Logs von dem Server haben und anstatt irgendwie mal freundlich beim Betreiber des Servers nachzufragen, ob der uns die Logs rausgibt, beziehungsweise uns halt offiziell mitteilt, dass es übrigens gar keine Logs gibt, die er uns rausgeben kann, schalten wir lieber alles ab, weil wir ja zu blöd sind. Ja? Aber hey, also die Berliner Piraten wollen demnächst in Island ihre Server stehen lassen. Dann hat sich das Bundesverfassungsgericht für EU-Geschichten für unzuständig erklärt. Das Bundesverfassungsgericht ist bei der Prüfung von Gesetzen nicht mehr erster Ansprechpartner, wenn in diesen lediglich Europarecht umgesetzt wurde, geht aus einer heute in Karlsruhe veröffentlichten Entscheidung hervor. Im konkreten Fall verwiesen die Richter das Finanzgericht Sachsen-Anhalt in einem im Streit um eine Investitionszulage an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Ist von Mittwoch. Auch von Mittwoch gab es die Heil-BKK, weil nämlich die BKK für Heilberufe wohl krampfhaft versucht hat, mit irgendwem noch fusionieren zu wollen. Da haben dann alle gesagt, ey, geht weg. Und jetzt riecht das wohl nach Insolvenz. Ja, also der Nächste, der sich hinstellt und verkündet, den Krankenversicherungen ginge, ist großartig. Kann mir mal erklären, wo denn die City-BKK dran pleite gegangen ist und die Heilberufe-BKK. Und wann es denn mal eine größere Kasse zerlegt. Oder ob die das alle gerade noch schaffen zu fusionieren. Ja. So, genau. Und dann kommen wir in der Musikecke an, die da heute wieder mal Saltatio Mortis aus Siehagen vom Sonntag 13.57 Uhr enthält. Ja, ich habe die Musikliste in der Reihenfolge, wie die Titel mir dann damals ins Aufnahmegerät reingefallen sind, dann auch mal irgendwann aufgebaut. Und zwar gibt es heute von Saltatio Mortis den 3 Minuten 12 langen Titel Hept Essenz auf und in die Ohren. Gefolgt von quer vom 20.10. Warn Street. 2 Minuten 37 lang. So, und dann bitte ich doch darum, dass ihr mir mal wieder Feedback zukommen lasst. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Gerade weil es mir auch stimmungsmäßig gerade schon wieder gar nicht mehr so richtig lustig geht. Aber hey. Nächste Woche ist ja dann Sommerzeit vorbei und großartig, inklusive irgendwie Halloween, irgendwelche Vollidioten, die bei mir an der Tür klingeln. Kinder, die von ihren Eltern rumgeschickt werden, um Süßigkeiten zu erbetteln. Ich hasse das. Aber ja, also für den Fall, dass ihr mir irgendwie eine Form von Feedback zukommen lassen wollt, fühlt euch eingeladen, zum Beispiel bei Google Plus mich zu erwähnen, bei Twitter @compot anzuschreiben, im compiblog.de compot 289 Teil 2 einen Kommentar zu hinterlassen oder eine E-Mail oder eine E-Mail an compiblog@googlemail.com oder compot@me.com zu schicken. So, und jetzt viel Spaß mit Heptessence von Samo und der Warnstreet. Mir wird das hier gerade empfindlich zu laut. So, und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. Anwesenden Luzis. Nein, wir spielen für alle anwesenden Luzis. Die siebenfache Spielmannsessenz, die wir erst wieder spielen können, seit du mit uns auf der Bühne stehst, Schatz. Das heißt, du bist schuld am nächsten Lied. Wir spielen die. Essenz. Vielleicht sind ja die Frauen die Hoffnung für eine bessere Zukunft. Welche jetzt genau? Christina Schröder, Ursula von der Leyen oder Angela Merkel? Okay, der Einwand ist berechtigt, aber was da für Typ im Studio rumlaufen? Na, egal. Die Wirtschaft schafft uns. Bitte? Danke. Wir lassen uns nicht länger knebeln, lass uns die Billionen hebeln. Herr Professor? Oh, ein Fan. Halten Sie ihn fest. Ach, zu spät, der ist schnell. Wer war denn der Mann? Früher war mal Wirtschaftsweiser. Heute sagt er, er wäre eine Weise der Wirtschaft. Oh, klingt gar nicht so unvernünftig. Und ein gar nicht. Schmal ist der Grat zwischen der Wirtschaft und dem Wahnsinn. Das glaubt Ihnen jeder. Und was genau ist jetzt sein Problem? Nun, er hat es wohl mal wieder geschafft, Zeitung zu lesen oder Nachrichten zu hören. Und? Na, wie geht's Ihnen denn, wenn Sie zurzeit Nachrichten hören? Da machen wir Sorgen. Ist das alles? Ratingagenturen greifen Frankreich, Spanien und Italien an. Und um die Finanzmärkte zu beruhigen, müssen die Finanzminister mit Taschenspielertricks Billionen herbeischaffen. Und Sie machen sich Sorgen? Ja, mei, was... Sorgen, morgen, Milliarden, morgen! Burnout? Eher einen Burn-Through. Dem sind die Sicherungen durchgebrannt. Aber, ja, Was, ist das normal? Ja, das ist noch unklar. Denn normal ist, was die Mehrheit tut. Und laut einer Umfrage der Sparkassen stuft die Hälfte aller Deutschen ihre finanzielle Situation als gut oder sehr gut ein. Es steht also gerade halbe halbe. Vielleicht versteht die Optimistenhälfte nichts von Wirtschaft. Möglich, aber das ist kein Argument. Immerhin verstehen die Wirtschaftswissenschaftler auch nichts davon. Aber 50% der Deutschen sind optimistisch. Aber Depression und Burnout sind jetzt die Volkskrankheit Nummer eins. Das werden dann wohl die anderen 50% sein. Moment, es gibt doch auch allen Grund für Optimismus. Hunderttausende gehen weltweit auf die Straße, gegen die Banken, gegen das Finanzsystem. Die verlangen die Demokratie zurück. Das ist doch gut. Hat man ihnen das Gehirn blondiert? Es leben 7 Milliarden Menschen auf der Welt und alle sind betroffen. Da sind die Demonstranten noch nicht mal im Promillebereich. Okay, jetzt bin ich deprimiert. Wie wollen Sie denn mit dieser defizitistischen Einstellung dem armen Mann da helfen? Was sind Sie denn für ein Arzt? Ich bin gar kein Arzt. Ich bin sein Kumpel und will ihn fragen, ob wir uns nicht gemeinsam demnächst vielleicht öffentlich verbrennen sollten oder irgendwas in die Art. Und wenn Sie weiterhin jedermann für einen Arzt halten, nur weil er einen weißen Kittel anhat, dann können die Blender aus der Finanzwelt auch weiter mit Ihnen machen, was sie wollen. Ja, da hat er wohl irgendwie auch recht.